Abschnitt 31 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen übersetzt von Emmy Schreck. Der Bär als Richter. Aus Tavastland. Zwischen einigen Tieren, nämlich dem Wolf, dem Fuchs, der Katze und dem Hasen, entstand einmal ein Streit und sie konnten nicht selber über die Sache einig werden. Deshalb holten sie den Bären herbei, dass er als Richter ihren Streit schlichten sollte. Der Bär kam und fragte die Streitenden: Worüber habt ihr euch entzweit? Wir ereiferten uns über die Frage, wie viele Auswege wohl ein jeder von uns hat, um in der Stunde der Gefahr das Leben retten zu können, antworteten die anderen. Nun, wie viele Auswege kennst du? Fragte der Bär zuerst den Wolf. 100, antwortete dieser. Und du? Fragte der Bär den Fuchs. Dieser antwortete: 1000. Kennst du viele? Fragte der Bär jetzt den Hasen. Ich habe nur meine flinken Läufe, erwiderte dieser. Zuletzt fragte der Bär die Katze: Kennst du viele Auswege? Nur einen einzigen, antwortete die Katze. Da gedachte der Bär, alle auf die Probe zu stellen, um zu sehen, durch welche Mittel ein jedes in der Stunde der Gefahr sich retten würde. Er warf sich plötzlich zuerst auf den Wolf und drückte ihn halb tot. Der Fuchs machte eiligst kehrt, als er sah, wie es dem Wolfe erging. Der Bär erfasste ihn eben noch am Schwanzende, wovon der Fuchs noch heutigen Tages am Schwanz einen weißen Fleck hat. Der Hase, der flinke Läufe hatte, ergriff die Flucht und rannte davon. Die Katze kletterte auf einen Baum und sang von oben herab: Der 100 Auswege kennt, ward eingefangen, der 1000 Mittel weiß, ward verstümmelt, das Langbein muss noch immer laufen, der nur einen Ausweg hat, sitzt auf dem Baum und behauptet seinen Platz. So lang ist's. Ende von Abschnitt 31. Gelesen von Robert Steiner im Januar 2024.